Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Der Preis des Lebens. Kriminalhörspiel von Peter Meisenberg. Oh Gott. Kann ich nicht das Fenster aufmachen? Augenblick noch. Ich muss mir erst mal anschauen, wie er sich da aufgeknöpft hat. All die üblichen Strangulationsmerkmale. Kehlkopf zerquetscht. Massive Unterblutungen. Sie brauchen nur festzustellen, ob er es alleine gemacht oder ob ihm jemand dabei geholfen hat. Sie stellen sich an, als wenn das Ihre erste Leiche wäre. Ich kann mich eben nicht dran gewöhnen. Vor allem, wenn Sie schon eine Woche alt sind. Na, eher zwei, würde ich sagen. So, wenn Sie wollen, können Sie mir helfen, ihn runterzunehmen. Ach, das auch noch. Vorsichtig. Ja, Augenblick. Komm, ganz langsam. Hier, warte. Das ist ja gut. Halt. Jetzt geht's gut. Ja, wie es aussieht, hat er es ganz alleine gemacht. Da sind keine Spuren von Fremdeinwirkung. Ja, immerhin ein Trost. Dann sehen Sie mal hier. Er hat ein Manuskript in der Jackentasche. Geben Sie mal her. Alle lieben den Verrat, aber niemand liebt den Verräter. Warum ist das so? Weil der Verrat als ein Tabubruch ohnegleichen angesehen wird, als ein Sich-Überwerfen mit der herrschenden Norm. Deswegen kommt dem Verrat etwas Heroisches bei. Ein destruktiver Philosoph und sein Vermächtnis, was? Er ist, glaube ich, mal ein bekannter Schriftsteller gewesen. Ja. Warte mal hier, das Ende. Es gibt nur Irrtümer. Das ist das Wesen der Welt. Niemand findet sein Leben, das ist das Leben. Und nichts weniger als das Leben ist schließlich der Preis, der zu entrichten ist. Merkwürdig. Der Tod als der Preis des Lebens. Tja, zumindest aus meiner Sicht plausibel. Was soll daran merkwürdig sein? Das Manuskript ist unterschrieben mit Otto Nebel. Und unser Mann hier heißt doch Maus. Sagen Sie bloß, Sie bieten uns eine Geschichte über Vietnamesen-Bordelle in Berlin an. Keine Bange, das überlasse ich lieber dem Kollegen Kamina. Von dem würde ich es kaufen. Danke, liebenswürdig. Nein, eine Petitesse. Zwei Seiten, mit Fotos vielleicht drei. Zwei ganze Seiten, überheben Sie sich da nicht? Ich kann auch wieder gehen. Jetzt seien Sie nicht gleich so empfindlich. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass wir hier nicht gerade nach Ihren Storys fiebern, nachdem Sie uns die letzten Male am Hängen lassen. Ich war krank. Gut. Ich gehe mal davon aus, Sie sind jetzt trocken. Ach, tut mir leid. Sie wissen, dass ich Ihre Arbeit immer geschätzt habe, Maus. Ihre Gedichte, Ihre Erzählungen. Sie waren mal ein echter Tabubrecher, ein literarischer Grenzüberschreiter. Die Betonung liegt allerdings auf Waren. Meine Reportagen über den Kosovo sind, glaube ich, ganz gut angekommen. Ja, war auch nicht gerade gestern, die Kosovo-Geschichte. Darf ich? Bitte. Aber schön, was haben Sie? Nächsten Monat ist Otto Nebels 10. Todestag. Oh nein, Maus, kein Schriftstellernachruf. Selbst wenn Nebel den Nobelpreis gekriegt hätte. Versuchen Sie es in irgendeinem Feuilleton, nicht bei uns. Er hatte seinerzeit viele Kommentare in Ihrem Blatt. Vergessen Sie es, die Art von Dankbarkeit ist nicht mein Ressort. Wenn Sie es sagen. Okay, mehr kann ich Ihnen im Augenblick nicht. Ja, tut mir leid. Ich weiß, dass Ihnen der Nebel viel bedeutet hat. Aber gerade deswegen, weil er Ihr Mentor, Ihr literarischer Ziehvater sozusagen war, glaube ich, dass Sie nicht der richtige Mann dafür wären. Jedenfalls nicht bei uns. Sorry, Maus. Kein Problem. Moment mal. Da hat doch gerade was bei mir geklingelt. Gab es da nicht mal irgendwas zwischen Nebel und seiner Tochter? Sein letzter Roman war eine Inzestgeschichte. Roman? Nein. Ich meine seine Vorlage dafür. Da war doch was. Da hat es doch dieses Gerücht gegeben, dass er was mit seiner Tochter hatte. Und das hatte er anschließend im Roman... Ein Gerücht. Es war nicht mehr als ein Gerücht, ein ziemlich böswilliges, an den Haaren herbeigezogen, um die Qualität des Romans herunterzumachen. Na, irgendwas ist an jedem Gerücht dran. Das wäre vielleicht was für uns. Dem Nebel ein bisschen an seinem Heiligenschein rumkratzen. Machen Sie doch mal ein Interview mit der Tochter. Sie lebt nicht mehr, hat sich 2 Jahre vor Nebels Tod selbst umgebracht. Ja, da haben wir es doch. Die wird doch einen Grund gehabt haben. Na, von wegen Gerücht. Also, wenn Sie uns die Story liefern, Maus. Nein, danke. So weit kann selbst ein Maus nicht zinken. Zermalmungsschauer. Nicht die Barbaren, wir selbst sind die Feinde der Kultur, weil sie uns mit Zwängen belegt, das verbietet, was unsere Natur fordert. Der Geist der Rebellion rührt aus der Entbehrung. Aber nicht alle mussten und müssen entbehren. Kultur ist Kultur der Unterschiede. Raffiniert abgewogen und mit feinem Zynismus verteilt gelten die Verbote. Blutgefälle. Die Horde der Brüder tötet den Vater, der Frauenwillen, die alle er für sich beanspruchte, und deretwillen sie aber nun sich gegenseitig umbringen würden. Das konnte, das durfte nicht sein. Das große Blut steigt an, Schwester, Mutter, Tochter. Die als erste begehrten, gegürtet mit Rosen um der Hüften Tor, trotzdem Versagung, Verbot, Entbehrung, geschuldet der billigen Vernunft des bloßen Überlebens der Horde dergleichen. Er hat es wirklich getan. Ein Porträt Ottos zu seinem 10. Todestag. Ich könnte mir niemand geeigneteren vorstellen als Sie. Nein, nein, Sie haben mich missverstanden. Es steht überhaupt noch nicht fest, ob ich es mache. Ach. Ich überlege. Ja, ich arbeite daran. Ich muss auch gestehen, dass ich mich lange nicht mehr mit seinem Werk beschäftigt habe. Jetzt erst, anlässlich des Jahrestages, kam ich auf die Idee. Stellen Sie Ihr Licht mal nicht unter den Scheffel. Es gibt niemanden, der Ottos Werk und Leben besser kennt als Sie. Sie waren 3 Jahre lang sein Sekretär und danach sein Freund. Er hat Ihren literarischen Anfängen sozusagen die Steigbügel gehalten. Naja, ich weiß. Aber Sie kennen doch die Medien heute. Ein literarischer Nachruf, eine präzise Analyse. Das ist für die doch, mit Verlaub, furztrocken. Die wollen Geschichten, Privates, Intimes. Sie wollen doch nicht etwa, dass ich Ihnen jetzt Anekdoten aus unserem Eheleben erzähle, oder? Sie wissen doch, dass es da nicht viel zu erzählen gibt. Das war bei weitem nicht das schillernde Leben, das Otto geführt hat, wie es von außen betrachtet aussehen mag. Er hat gearbeitet. Mhm. Sonst nichts. Sieht man mal von seinen Marotten. Ja, ja, die Anzüge, die Krawatten. Und nicht zu vergessen seine Leidenschaft fürs Segeln und für Sizilien, die äolischen Inseln, Panarea. Ja, ja, schon. Aber ansonsten eben halt nur Arbeit. Weswegen er sich schließlich ja auch von uns getrennt hat. War das der einzige Grund, seine Familie zu verlassen? Seine Arbeit? Er sah sich außerstande, seine Konzentration an die Niederungen des Alltags zu verschwenden. Wie alt war Angelina eigentlich, als er sich von der Familie trennte? 12. 12,5. Also in der Pubertät. Ja, ich weiß nicht. Warum? Er hat sich also nur wegen seiner Arbeit von der Familie getrennt. Ja, sicher, das habe ich doch gesagt. Ich habe es nie verstanden, habe es aber akzeptiert. Akzeptieren müssen. Und vom Augenblick der Trennung an hat er jeglichen Kontakt abgebrochen? Ja, jeglichen. Zu Ihnen und auch zu Angelina? Ja. Aber später, also 3, 4 Jahre vor seinem Tod, hat er doch wieder Kontakt aufgenommen. Zumindest zu Angelina. Also darüber weiß ich wenig. Zwischen mir und ihm gab es, wie gesagt, keinerlei Verbindung mehr. Aber zwischen Ihnen und Angelina, sie wird Ihnen doch berichtet haben. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Ich dachte, Ihnen ginge es um die eine oder andere Anekdote. Ja, natürlich. Nur, Sein letzter Roman steckt für viele und selbst für mich noch voller Rätsel. In welchem Alter war Angelina eigentlich, als er mit ihr wieder Kontakt aufnahm? 19. 20 vielleicht. Angelina hat ihn wohl sehr geliebt. Angelina ist tot. Und der Tod sollte doch wohl etwas Endgültiges sein, auch für Sie, denke ich. Es geht schließlich auch um die Wahrheit. Vor allem um die Wahrheit. Die Wahrheit. Ja. Aber ich denke, Sie sollten diese Wahrheit ruhen lassen. Ich verstehe nicht. Sie verstehen sehr wohl, dass Sie ihn damit hintergehen würden. Oder wart ihr nicht etwa so etwas wie Brüder im Geiste? Ist das so? Weil der Verrat... Nein, ich kann das nicht. Ich will es nicht. Aber sein Buch, ist es nicht der Beweis? Geschuldet der billigen Vernunft des bloßen Überlebens der Horde dergleichen... Dergleichen waren sie wirklich alle gleich. Nicht jeden trifft das Verbot in gleichem Maße. Es gibt der gemeinen Menge versagte Vorrechte. Schwester, Mutter, Tochter der gemeinen Menge versagt. Unbedenklich zugestanden seit Alters her. Schwester, Mutter, Tochter. Den Königen, den Magiern. Der gemeinen Menge versagt. Schwester, Mutter, Tochter. Vorbehalten den Magiern und Königen. Lasst uns beide Könige sein, im selbst erschaffenen Götterhimmel, im Blut zerschmelzend uns über die Gesetze des Pöbels stellen, uns entheben der matten Getragenheit, dem Bann von Gegenwart und Zukunft.